In seinem Buch »Kind im Brunnen« beschreibt der Journalist Christoph Schurian Auswüchse des Systems der Jugendhilfe in Deutschland. Darin offenbart er zum Beispiel, dass das Projekt »Kein Kind zurücklassen« der ehemaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft deutlich weniger finanzielle Mittel bekam, nachdem festgestellt wurde, dass sich die tatsächlichen Effekte von Frühförderung nicht statistisch erheben oder auf andere Weise messen lassen. Die armen Kinder, die nun besser gefördert wurden, gaben den Politikern quasi nicht schnell genug Erfolge für ihr Geld zurück. Eindrücklich ist aber vor allem ein Jugendhilfefall, den Schurian rekonstruiert. Es geht um das Teenie-Mädchen Jasmin Schneider, das in einer sogenannten Multi-Problem-Family aufwächst. Arbeitslosigkeit, kombiniert mit Krankheit der Eltern, kombiniert mit Misshandlungen des Mädchens innerhalb der Familie.